Deutschlandfunk Kultur Tonart. Was ist los in Russland? Ohne jetzt in Verschwörungstheorien verfallen zu wollen, die auf Präsident Putin fokussierte Berichterstattung bei uns, die verrät wenig bis gar nichts über das Land an sich und über das Zusammenleben dort, über die russische Kultur, über die Diskussionen, die da geführt werden. Vor der Sendung haben wir mit der Moskauer Band Glintshake gesprochen, die zurzeit auf Tour durch Deutschland ist. Avantgarde-Pop, der Sound erinnert an New Wave und No Wave Bands der 70er und 80er, ein bisschen auch an Talking Heads oder B-52s und wirkt doch so ganz anders, weil auf Russisch gesungen wird. So also klingt Glintshake aus Moskau. Worum aber geht es in den Texten und wie wird diese Musik in Russland aufgenommen? Das waren meine ersten Fragen an Sängerin und Gitarristin Katja Shilunosova und Jena Gorbunov. Hello, great to have you in the show. Hi. Hey. Hi. Sie werden als Avantgarde-Band bezeichnet. Was bedeutet denn Pop-Avantgarde im heutigen Russland? There is really mixed stuff in Russia now and no one actually take care about are they avant-garde or not, or are they pop, and we think we are pretty pop band because I don't know, avant-garde is always about some future, it's futuristic, it's about something that didn't appear before, but now we make many musical decisions that based on the things that exist a long time. And it's funny that many people think that it's still avant-garde. It's very funny how modernism became some classic stuff. Jena hat gerade erzählt, mit seiner Band Glintshake, sie werden oft als Avantgarde-Pop bezeichnet. In Russland kümmert sich eigentlich niemand so richtig darum, ob das nun Avantgarde oder Pop ist. Aber sie selber haben so das Gefühl, dass Avantgarde ja mal bedeutet hat, man guckt in die Zukunft und macht etwas ja Modernes. Inzwischen ist aber dieses Avantgarde-mäßige auch, ich habe es ja eben gerade selber schon gesagt, Talking Heads oder auch die ja, B-52s, diese Bands, die gibt es seit 30, 40 Jahren und die galten mal als Avantgarde, aber sind gar keine Avantgarde mehr. Und so glaube ich, wenn ich das gerade eben richtig verstanden habe, ist es auch gemeint, Glintshake versuchen Avantgarde zu machen, die wirklich diesen Begriff noch mit Leben erfüllen wird. Was bedeutet denn Avantgarde für Sie persönlich, Katja zum Beispiel? Begreifen Sie sich als politische Band oder politisch Interessierte oder geht es um das Aussehen und um den Sound? Good question. Actually, I think that art is always connected with politics anyway. I mean, it's impossible to avoid this. It's just like the way you present yourself through the art you make. Our way is not to be very obvious, it's not like very straightforward, because the most important thing for me being an artist is like asking questions without giving like straight answers. You have to give this thought to the audience and without being like super obvious. This is the thing, like, well, I mean, this is all about like, it's like you're still being abstract at the same time you put the very like clear idea by yourself in your art. We're very ironic about Russia nowadays. We include all these moments in our music, and it's just like you have to catch the vibe and to be ironic too to get the whole idea. Like we're making fun, and at the same time we're like kind of being serious. Glintshake, also da steckt ein richtiges künstlerisches Konzept dahinter. Um das mal kurz zu übersetzen, auf der einen Seite ist es so, die derzeitige Situation in Russland bringt die Bandmitglieder dazu, sehr ironisch diese Situation zu reflektieren. Man kann offensichtlich das, was da passiert, nicht einfach nur so hinnehmen, sondern man muss das kommentieren. Auf der anderen Seite, man möchte nicht so hundertprozentig offensichtlich sein in dem, was man macht. Man hat auch eine abstrakte Seite bei sich in der Band und gleichzeitig ist man auf eine gewisse Art und Weise auch politisch, weil das Politische und das Künstlerische, das lässt sich eben nicht so trennen. Kunst findet immer in einem Kontext statt und deshalb ja, gibt es all diese Wechselbeziehungen. Vielleicht hören wir noch mal ganz kurz rein in einen ihrer Songs. Musik von Glinshake. Vor einigen Wochen machte bei uns eine Meldung die Runde. Hip-Hop, offensichtlich auch in Russland, ein wichtiges Thema. Ist Präsident Putin ein Dorn im Auge? Er will Hip-Hop aber nicht verbieten, sondern lenken. Wie frei sind denn Ihrer Ansicht nach Kunst und Musik bei Ihnen in Russland? Well, it became kind of unpredictable nowadays. I don't know how to comment this, because it's not only about the hip-hop, but also like lots of our friends, they had their concerts being cancelled by the government. And for instance, there is a band called I Speak, and they play which house? Can I say that they perform, like they play which house? Okay. And all of their concerts in Russia, they've been cancelled, and the government were like police... were chasing them in different cities and trying to cancel the concerts, which is ridiculous because, I mean, it's just like the way they present themselves and this is their art. And it's not only about hip-hop nowadays, because first started with Husky. He's a rapper, quite famous. And then it was like followed with I Speak and also Magnetochka, which is like super pop. I think they just finally... notice the power of like contemporary music scene that we have, not like Estrada people from 80s and from 90s, and it's just like early 2000s, and now they got really scared that they have a force to gather people and I don't know, to translate their own ideas to lots of people, and they're trying to somehow put them in the box. And yeah, they're using like a very obvious things. They stop the concerts. But I think it's not only some ideological thing, because no one in the government ideological enough. They just want to make something to get some profits, and it's just some interests only, like, I don't know, it's not like ideological, it's basically I just think they just don't know what they're doing. They know nothing about music and they like randomly doing something. Katja und Jena haben gerade so ein bisschen versucht zu erzählen, was in Russland ja so diesen politischen Einfluss angeht auf die Musik. Und es scheint so zu sein, als hätte die politische Kaste, als hätte die Führung gerade erkannt, was für eine Kraft die Popmusik eigentlich hat und was für ein, ja, Potenzial dahinter auch steckt, Protestpotenzial. Es fing an mit dem Rapper Husky, wo Putin verkündet hat, man sollte das vielleicht ein bisschen lenken. Katja hat gerade eben erzählt, es gibt eine Band namens Ice Pick, die machen Witch House, so eine sehr langsame, düstere Art der elektronischen Musik. Und diese Ice Pick Band hat Auftritt nach Auftritt verboten bekommen und es entstand so eine richtige kleine Jagd, wann immer die irgendwo so einen Gig sich besorgt hatten, wurde der wieder verboten und jetzt betrifft es aber mittlerweile auch schon die Popmusik an sich, also so richtige super, super Pop-Acts, aber das Ganze hat zumindest Jena gerade gesagt, hat vielleicht gar nicht so einen ideologischen Hintergrund, sondern es geht auch da um ja eher das Kommerzielle, um Geld. Und um Einfluss. Glinshake aus Moskau. Heute Abend spielt die fünfköpfige Band im Berliner Club Monarch, morgen im Hafenklang in Hamburg, am 27. Januar in Offenbach und am 2. Februar in Freiburg. Vielen Dank für den Besuch. Thanks a lot for coming by. Thank you. Thank you. Danke. Thank you.